Wieder einmal hat sich das Bundesverfassungsgericht schützend vor die Presse gestellt. In Redaktionsräumen darf nur durchsucht werden, wenn es tatsächliche Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Journalisten selbst eine Straftat begangen haben. Geht es vorrangig nur darum, herauszubekommen, wer bei der Polizei heimlich Informationen an die Medien weitergibt, ist eine Durchsuchung in der Redaktion unzulässig. Im konkreten Fall wurde gegen einen Polizisten ermittelt, der in Verdacht stand, Journalisten vorab zu informieren. Dabei fanden die Ermittler eine Rechnung von über 3.000 Euro, die der Polizist der Chefredaktion der Berliner Morgenpost gestellt hatte. Er hatte 2011 außerhalb seiner Dienstzeit einen Journalisten der Morgenpost bei einer Recherchereise begleitet und bat nun um Erstattung der Reisekosten und, wie es auf der Rechnung hieß, wegen der Konspirativität in dieser Sache, bitte bar. Diese Rechnung machte die Ermittler stutzig und deswegen durchsuchten sie Ende 2012 die Redaktion und die Privatwohnung der Journalisten. Die offizielle Begründung: Verdacht der Bestechung. So geht's nicht, sagen die Verfassungsrichter. Durchsuchungen können massiv einschüchtern und die Pressefreiheit beeinträchtigen. Sie sind deshalb bei Journalisten nur erlaubt, wenn gegen diese ein ganz konkreter Tatverdacht besteht. Hier war zwar klar, der Polizist hatte für die Begleitung bei der Reise außerordentlich viel Geld bekommen, aber es gab keine Belege, worin die Gegenleistung bestand. Das heißt, die Redaktionsräume zu durchsuchen geht nur, wenn sich relativ deutlich abzeichnet, der Journalist hat bestochen, er hat gezahlt und hat dafür diese oder jene Information bekommen.